die Reaktionären und die Utopisten. Wenn sich alles zur progressiven Seite hin verschiebt, dann klafft der Riss zu den Traditionalisten zwangsläufig weiter auf. Konservativismus war eine Strategie, die über Jahrtausende belohnt wurde, weil sich die Welt nur sehr langsam veränderte. Wer jedoch in den letzten Jahrzehnten am Altbekannten festgehalten hat, dem muss der Graben zur progressiven Welt unüberbrückbar erscheinen. Als Antwort auf diesen Riss ergeben sich drei Möglichkeiten: mehr Offenheit wagen, beim Alten bleiben oder reaktionär werden, also noch konservativer leben, als man es ohnehin schon tut. Überraschenderweise wählt ein Teil der Konservativen die letzte Strategie. Ihre Haltung ist: jetzt erst recht. Als Antwort auf die Moderne werden sie moralisch strenger und konservativer. Das gilt gleichermaßen für schwedische Nationalisten, Salafisten in Frankreich, bibeltreue Christen in den USA, Neurechte in Österreich, ägyptische Muslimbrüder oder Neonazis in Deutschland. Wie der amerikanische Politikwissenschaftler Mark Liller feststellt, haben die Reaktionären einen Vorteil gegenüber den progressiven Utopisten, denn als Nostalgiker haben sie immer schon etwas im Angebot, auch wenn sie kein realistisches Bild der Vergangenheit zeichnen. Außerdem neigen die Reaktionären zur Radikalisierung. Sie glauben, dass das System ohnehin marode ist und wollen daher auf ihrem Weg zurück in die gute alte Zeit keine kleinen Sprünge machen. Ein dritter Faktor fehlt aber noch in der Erklärung für die Radikalisierung, und das ist die Stammesmentalität. Die Reaktionären wollen den Markenkern ihres Stammes stärken. Sie kämpfen nicht nur für die eigene Sache, sondern vor allem gegen die anderen, von denen sie sich abgrenzen. Zwei Beispiele. Vor der iranischen Revolution im Jahr 1979 gab es in der islamischen Welt keinen Fall, bei dem ein Mann aufgrund seiner Homosexualität angeklagt, geschweige denn dafür verurteilt und getötet wurde. Heute wird die Todesstrafe für Homosexualität in 8 Staaten der Welt verhängt. In 5 weiteren steht sie immerhin im Gesetz. Alle diese Länder sind mehrheitlich muslimisch. Die strenge fundamentalistische Auslegung des Islam entwickelte sich erst in den 70er Jahren. Ein Teil der Muslime hat sich als Gegenentwurf zum westlichen Liberalismus radikalisiert oder re-islamisiert, wie Forscher sagen. Deshalb reiben sich viele Beobachter verwundert die Augen, wenn sie Filmaufnahmen und Fotos vom öffentlichen Leben im Kabul und Teheran der 60er Jahre sehen und darin kaum einen Unterschied zu Europa erkennen können.